Abschnitt 15. Aus Oblomow von Ivan Alexandrowitsch Gontscharow. Übersetzt von Clara Brauner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil. Erstes Kapitel. Stolz war nur zur Hälfte, dem Vater nach, ein Deutscher. Seine Mutter war eine Russin. Auch war er griechisch-katholischer Konfession. Seine Muttersprache war Russisch. Er hatte sie von der Mutter und aus Büchern, im Hörsaal der Universität und während der Spiele mit Dorfjungen, im Gespräche mit deren Vätern und auf den Moskauer Märkten gelernt. Die deutsche Sprache hatte er teilweise vom Vater geerbt und teilweise auch aus Büchern angeeignet. Stolz wuchs im Flecken Werchljowo auf, in dem sein Vater Verwalter war, und wurde dort erzogen. Mit 8 Jahren saß er mit dem Vater über eine geografische Karte gebeugt, buchstabierte an Wieland, an Herder, an biblischen Versen herum und addierte die autografischen Rechnungen der Bauern, Kleinbürger und Fabrikarbeiter. Mit der Mutter las er die Heilige Schrift, lernte die Fabeln von Krylow und buchstabierte den Telemark. Wenn er vom Buche loskam, lief er mit Dorfjungen Vogelnester zerstören, und manchmal ertönte während des Unterrichtes oder des Betens aus seiner Tasche das Piepsen von jungen Dohlen. Es kam auch vor, dass, wenn der Vater nachmittags im Garten unter einem Baume saß und seine Pfeife rauchte und die Mutter an irgendeiner Jacke nähte oder auch Kanevas stickte, von der Straße plötzlich Lärm und Geschrei hereindrang und ein ganzer Volkshaufen ins Haus stürzte. »Was ist los?« fragte die erschrockene Mutter. »Wahrscheinlich bringt man wieder André«, antwortete kaltblütig der Vater. Die Tür wird aufgerissen und eine ganze Menge aus Bauern, Bäuerinnen und Dorfjungen bestehend dringt in den Garten ein. Sie haben wirklich André gebracht, aber in welchem Zustande? Ohne Stiefel, in zerrissenen Kleidern und entweder hat er oder irgendein anderer Knabe eine zerschlagene Nase. Die Mutter war immer voller Unruhe, wenn sie Andrjuscha für einen halben Tag verschwinden sah, und hätte der Vater ihr nicht ausdrücklich verboten, ihn irgendwie daran zu hindern, würde sie ihn immer um sich gehabt haben. Sie wusch ihn, wechselte ihm Wäsche und Kleider, und Andrjuscha ging einen halben Tag lang als ein reiner, wohlerzogener Knabe herum, aber gegen Abend oder auch gegen Morgen brachte ihn wieder irgendjemand verschmiert, zerzaust und unkenntlich zurück, oder die Bauern führten ihn auf einem Heuwagen nach Hause, oder er kam endlich mit den Fischern in einem Boote, auf einem Netze schlafend. Die Mutter brach in Tränen aus, aber der Vater lachte nur. »Das wird ein tüchtiger Bursch«, sagte er manchmal. »Hab doch ein Einsehen, Ivan Bogdanitsch«, klagte sie. »Es vergeht kein Tag, ohne dass er mit einem blauen Fleck zurückkehrt. Und neulich hat er sich die Nase blutig zerschlagen. Was wäre er denn für ein Kind, wenn er weder sich noch anderen jemals die Nase zerschlagen hätte?« sagte der Vater lachend. Die Mutter weint und weint, setzt sich dann ans Klavier und sucht in Herzschen Kompositionen Vergessenheit. Ihre Tränen tropfen eine nach der anderen auf die Tasten. Doch jetzt kommt Andrjuscha oder wird von anderen geführt. Er beginnt so lebhaft, so lustig zu erzählen, dass er auch sie zum Lachen bringt. Und außerdem ist er so verständig. Er wird den Telemark bald ebenso wie sie lesen und wird mit ihr vierhändig spielen. Einmal verschwand er für eine ganze Woche. Die Mutter weinte sich ihre Augen aus. Der Vater aber blieb ruhig, ging im Garten herum und rauchte. »Wenn Oblomows Sohn verschwunden wäre«, beantwortete er die Vorschläge der Frau, André zu suchen, »würde ich das ganze Dorf und die Polizei auf die Beine gebracht haben. André aber kommt wieder. Oh, er ist ein tüchtiger Bursch.« Am nächsten Tage fand man André ruhig schlafend in seinem Bette, und auf dem Fußboden lag ein fremdes Gewehr und ein Pfund Pulver und Schrot. »Wohin bist du verschwunden? Woher hast du das Gewehr genommen?« bestürmte ihn die Mutter mit Fragen. »Warum schweigst du denn?« »So«, war die einzige Antwort. Der Vater fragte, ob er die Übersetzung von Cornelius Nepos ins Deutsche fertig habe. »Nein«, antwortete er. Der Vater packte ihn mit der einen Hand beim Kragen, führte ihn zum Tore hinaus, setzte ihm seinen Hut auf und stieß ihn von rückwärts so mit dem Fuße, dass er ihn zum Fallen brachte. »Geh zurück, woher du kamst«, fügte er hinzu, »und kehre mit der Übersetzung, jetzt nicht mehr von einem, sondern von zwei Kapiteln zurück, und lern außerdem für die Mutter die Rolle aus der französischen Komödie, die sie dir aufgegeben hat. Ohne alles das darfst du dich nicht wieder zeigen.« André kam in einer Woche zurück, brachte die Übersetzung mit und konnte die Rolle. Als er größer wurde, setzte ihn der Vater zu sich auf seinen kleinen Wagen, gab ihm die Leine und befahl ihm, in die Fabrik, dann in die Felder, in die Stadt, zu den Kaufleuten und zu den Amtsgebäuden zu fahren, oder er gab ihm irgendeinen Lehm zu riechen, den er auf den Finger streute, roch, manchmal leckte und auch den Sohn riechen ließ, und dabei erklärte er ihm, was für eine Sorte es sei und wozu man sie verwenden könne. Oder sie gingen sich ansehen, wie Pottasche oder Teer gewonnen und wie Schmalz zerlassen wird. Mit 14, 15 Jahren begab sich der Knabe oft allein zu Wagen oder zu Pferd mit einer Tasche am Sattel im Auftrage des Vaters in die Stadt, und es kam nie vor, dass er irgendetwas vergaß, anders ausrichtete, übersah oder einen Fehler beging. »Recht gut, mein lieber Junge«, sagte der Vater, nachdem er seinen Bericht angehört hatte, und gab ihm, ihn mit der breiten Handfläche auf die Schulter klopfend, 2, 3 Rubel, je nach der Wichtigkeit des Auftrages. Die Mutter wusch dann lange den Ruß, den Schmutz, den Lehm und das Schmalz von Andriuscha herunter. Sie war mit dieser praktischen Erziehung zur Arbeit nicht ganz einverstanden. Sie fürchtete, ihr Sohn würde ein ebensolcher deutscher Bürger werden, wie die, von denen sein Vater abstammte. Sie sah die ganze deutsche Nation für einen Haufen von Kleinbürgern an und liebte nicht die Grobheit, Selbstständigkeit und den Hochmut, mit denen die deutsche Menge überall ihre durch ein Jahrtausend ausgearbeiteten Bürgerrechte vorzeigte, ebenso wie eine Kuh Hörner trägt, die sie nicht rechtzeitig zu verstecken weiß. Ihrer Ansicht nach gab es in der ganzen deutschen Nation keinen einzigen Gentleman und konnte es auch keinen geben. Sie kannte im deutschen Charakter keine Weichheit, kein Zartgefühl und keine Nachsicht. Nichts, was das Leben in besseren Kreisen so angenehm macht, womit man irgendeine Regel umgehen, eine herrschende Sitte aufheben und sich dem allgemeinen Gesetze widersetzen kann. Nein, diese Pflege stürmen auf einen los und berufen sich darauf, was sie einmal abgemacht und was sie sich in den Kopf gesetzt haben, und sind bereit, die Mauer mit dem Kopfe einzurennen, um nur nach ihren Regeln zu handeln. Sie hatte in einem reichen Hause als Erzieherin gelebt und Gelegenheit gehabt, im Auslande zu sein und ganz Deutschland zu durchreisen. Sie reihte alle Deutsche in ein Heer von Kommiss, Handwerkern, Kaufleuten, kerzengeraden Offizieren mit Soldatengesichtern und Beamten mit Alltagsgesichtern ein, die alle kurze Pfeife rauchten und durch die Zähne ausspuckten, die nur für schwere Arbeit, für mühsamen Gelderwerb, für die schablonenhafte Ordnung, für die langweilige Regelmäßigkeit des Lebens und die pedantische Erfüllung der Pflichten taugten. All diese Bürger mit den eckigen Manieren, mit den großen, groben Händen, mit der vulgären Frische des Gesichtes und mit der großen Rede. »Wie man den Deutschen auch putzen mag«, dachte sie, »was für ein feines und weißes Hemd er auch anzieht. Wenn er Lackschuhe und sogar gelbe Handschuhe trägt, scheint er doch aus Schusterleder geschnitten zu sein. Aus den weißen Manschetten schauen immer die rauen und rötlichen Hände hervor, und in dem eleganten Anzug steckt, wenn nicht ein Bäcker, so doch zumindest ein Buffetier. Diese rauen Hände scheinen nach einem Pfriemen oder höchstens nach einem Bogen im Orchester zu verlangen. Und ihr schwebt für ihren Sohn das Ideal eines Aristokraten vor. Trotzdem er ein Parvenu, der Abkömmling eines Bürgers ist, ist er doch auch der Sohn einer russischen Edelfrau und ist ein weißer, wunderschön gebauter Knabe mit so kleinen Händen und Füßen, mit reinem Teint, mit einem klaren, klugen Blicke, wie sie es in reichen russischen Häusern und auch im Auslande, aber natürlich nicht bei Deutschen, gesehen hat. Und plötzlich sollte er fast selbst Mühlsteine drehen von den Fabriken und Feldern, ebenso wie sein Vater, voller Fett und Dünger, mit roten, schmutzigen, schwieligen Händen und einem Wolfshunger zurückkehren. Sie schnitt Andriuscha schnell die Nägel, brannte ihm die Locken, nähte ihm elegante Kragen und Vorhemden, bestellte für ihn in der Stadt Röcke, lehrte ihn, den sinnenden Tönen von Herz zu lauschen, sang ihm von Blumen, von der Poesie des Lebens, flüsterte ihm von einer glänzenden Laufbahn bald eines Kriegers, bald eines Schriftstellers zu, träumte mit ihm von dem hohen Beruf, der manchem zuteil wird. Und diese ganze Perspektive sollte durch das Klappern des Rechenbrettes, durch das Entziffern der schmierigen Bauernrechnungen, durch den Umgang mit Fabrikarbeitern zerstört werden. Sie begann sogar den Wagen, in dem Andriuscha in die Stadt fuhr, den Gummimantel, den der Vater ihm geschenkt hatte, und die grünen Handschuhe aus rauen Leder zu hassen. Alle diese groben Attribute eines der Arbeit gewidmeten Lebens. Unglücklicherweise lernte Andriuscha vorzüglich, und der Vater machte ihn zum Hilfslehrer in seinem kleinen Pensionat. Das wäre noch das Wenigste gewesen, aber er setzte ihm, wie einem Handwerksburschen, nach echt deutscher Art, ein Gehalt fest. Er bekam 10 Rubel monatlich und musste das durch seine Unterschrift bestätigen. »Tröste dich, gute Mutter, dein Sohn ist auf russischem Boden aufgewachsen. Nicht in der Alltagsmenge mit bürgerlichen Kuhhörnern, mit Mühlsteine bewegenden Händen. In der Nähe war Oblomowka. Dort war ein ewiger Feiertag. Dort wurde die Arbeit wie ein Joch von den Schultern abgeschüttelt. Dort stand der gnädige Herr nicht beim Morgengrauen auf und ging nicht in die Fabriken an den mit Fett beschmierten Rädern und Federn vorbei. Und in Werchlowo selbst stand ein den größten Teil des Jahres geschlossenes, leeres Haus. Doch der lebhafte Knabe ging oft hinein und sah dort lange Säle, Galerien und an den Wänden dunkle Porträte, auf denen keine vulgäre Frische und keine großen, rauen Hände abgebildet waren. Er sah dunkelblaue Augen, gepudertes Haar, verzärtelte weiße Gesichter, volle Busen, zarte, blau geäderte Hände in flatternden Maschetten, die stolz auf dem Griff des Degens ruhten. Er sah eine Reihe von Geschlechtern, die in Brokat, Sammet und Spitzen, in edlem Nichtstun und in Wohlleben einander abgelöst hatten. Er studierte in diesen Gesichtern die Geschichte der ruhmvollen Zeiten, die Schlachten und Namen. Er las darin von den alten Zeiten, aber ganz anders als der Vater ihm, die Pfeife rauchend und spuckend, 100-mal vom Leben in Sachsen zwischen Rüben und Kartoffeln, zwischen Markt und Gemüsegarten erzählt hatte. Einmal in 3 Jahren füllte sich dieses Schloss plötzlich mit Menschen. Dann herrschte darin sprühendes Leben. Es gab Feste und Bälle, und in den langen Galerien funkelten des Abends Lichter. Es kam der Fürst, die Fürstin und ihre Familie. Der Fürst war ein grauhaariger Greis mit einem verblichenen, pergamentfarbenen Gesicht, mit trüben Glotzaugen und einer großen Glatze. Er hatte 3 Orden, eine goldene Tabatiere, eine Gerte mit einem Saphirgriff und Sammetstiefel. Die Fürstin flößte durch ihre Schönheit, ihren Wuchs und Umfang Ehrfurcht ein. Es schien, niemand wäre jemals nah an sie herangetreten und hätte sie umarmt und geküsst, nicht einmal der Fürst, trotzdem sie 5 Kinder hatte. Sie schien über jener Welt zu stehen, in welche sie einmal in 3 Jahren herabstieg. Sie sprach mit niemand und fuhr nirgends hin, sondern saß mit 3 alten Frauen im grünen Eckzimmer und ging zu Fuß durch den Garten über die gedeckte Galerie in die Kirche hinein und setzte sich dort hinter einem Wandschirm auf einen Sessel. Dafür gab es im Hause außer dem Fürsten und der Fürstin eine ganze, so lustige und lebendige Welt, dass Andriuscha mit seinen grünen Kinderaugen in 3, 4 verschiedene Sphären auf einmal blickte und mit seinem wachen Verstande gierig und unbewusst die Typen dieser verschiedenartigen Menge, die an die bunten Erscheinungen eines Maskenballes erinnerten, beobachtete. Da gab es die Fürsten Pierre und Michel, von denen der Erstere Andriuscha sofort darüber belehrte, wie der Zapfenstreich bei der Infanterie und bei der Kavallerie geblasen würde, welche Säbel und Sporen die Husaren und die Dragoner hatten, welche Farbe die Pferde jedes Regiments haben mussten und wohin man nach dem Lernen eintreten konnte, ohne sich Schande zu machen. Der Zweite, Michel, stellte Andriuscha, so wie er mit ihm bekannt worden war, in Positur und begann sonderbare Sachen mit den Fäusten zu machen, mit denen er ihn bald in die Nase und bald in den Bauch traf, was, wie er dann sagte, englisches Boxen hieß. Nach 3 Tagen hatte Andrei ihm nur aufgrund seiner ländlichen Frische und mit Hilfe seiner muskulösen Hände ohne jede Wissenschaft nach der englischen und russischen Methode die Nase zerschlagen, was ihm in den Augen beider Fürsten zu großer Autorität verhalf. Es gab noch 2 Komtessen, große, schlanke, elegant gekleidete Mädchen von 11 und 12 Jahren, die mit niemand sprachen, niemand grüßten und die sich vor den Bauern fürchteten. Sie hatten eine Gouvernante, Mademoiselle Ernestine, welche zu Andriuschas Mutter Kaffee trinken kam und sie lehrte, ihm Locken zu machen. Sie ergriff manchmal seinen Kopf, legte ihn auf ihren Schoß und wickelte das Haar auf Papier, so dass es heftig schmerzte. Oft fasste sie ihn mit ihren weißen Händen an beiden Wangen und küsste ihn so freundlich. Dann gab es dort einen Deutschen, der Tabatieren und Knöpfe auf einer Drehbank drechselte. Außerdem einen Musiklehrer, der von einem Sonntag bis zum anderen trank, dann ein ganzes Regiment von Stubenmädchen und endlich ein Rudel von großen und kleinen Hunden. Das alles erfüllte das Haus und das Dorf mit Lärm, Trubel, Schreien, Klopfen und Musik. Einerseits Oblomowka, andererseits das Fürstenschloss mit dem breiten Fluss des herrschaftlichen Lebens fließen mit dem deutschen Element zusammen, und Andriuscha wurde nicht zu einem deutschen Burschen und nicht einmal zu einem Philister. Andriuschas Vater war Agronom, Technologe und Lehrer. Bei seinem Vater nahm er praktischen Unterricht in der Landwirtschaft, studierte in sächsischen Fabriken Technik und erwarb sich auf der nächsten Universität, wo es an 40 Professoren gab, das Recht, das zu unterrichten, was die 40 Weisen ihm, so gut es ging, auseinandergesetzt hatten. Er ging aber nicht weiter, sondern kehrte eigensinnig um, nachdem er beschlossen hatte, dass er etwas leisten müsse, und kam zum Vater zurück. Dieser gab ihm 100 Taler und eine neue Reisetasche und schickte ihn in die weite Welt. Seitdem hatte Iwan Bogdanitsch weder die Heimat noch den Vater wiedergesehen. Er wanderte 6 Jahre lang in der Schweiz und Österreich herum, und jetzt lebte er seit 20 Jahren in Russland und segnete sein Schicksal. Er hatte die Universität besucht und infolgedessen beschlossen, auch sein Sohn müsse sie besuchen, wenn es auch keine deutsche Universität war, und trotzdem eine russische Universität im Leben seines Sohnes eine Umwälzung hervorbringen und ihn von jenem Pfad, den der Vater im Geiste dem Sohne bahnen wollte, weit entfernen musste. Er war dabei sehr einfach vorgegangen. Er hatte den Lebensweg des Großvaters genommen und ihn wie mit einem Lineal bis zum Enkel verlängert, ohne zu ahnen, dass die Variationen von Herz, die Träume und Erzählungen der Mutter, die Galerie und das Boudoir im fürstlichen Schlosse den schmalen deutschen Pfad in eine so große Straße verwandeln würden, wie sie weder sein Großvater, sein Vater noch er selbst je auch nur im Traume geschaut hatten. Übrigens war er in dieser Beziehung kein Pedant und würde auf seinem Plan nicht bestanden haben. Er vermochte nur eben seinem Sohne keinen anderen Weg vorzuzeichnen. Er kümmerte sich wenig darum. Als sein Sohn von der Universität zurückgekehrt war und 3 Monate zu Hause gelebt hatte, sagte er ihm, es wäre für ihn in Werchlowa nichts mehr zu tun. Man hätte sogar Oblomow nach Petersburg geschickt. Es wäre folglich auch für ihn Zeit hinzufahren. Der Alte gab sich keine Rechenschaft darüber, warum er nach Petersburg musste und nicht in Werchlowa bleiben konnte, um ihm bei der Gutsverwaltung zu helfen. Er erinnerte sich nur daran, dass, als er selbst mit dem Lernen fertig war, der Vater ihn von sich fortgeschickt hatte. Auch er schickte den Sohn fort, so war es in Deutschland Sitte. Die Mutter war nicht mehr auf der Welt und niemand widersprach ihm. Am Tage der Abreise gab Iwan Bogdanitsch dem Sohn 100 Rubel. »Reise in die Gouvernementsstadt«, sagte er. »Dort bekommst du von Kalinikow 350 Rubel und lässt ihm das Pferd. Sollt ihr aber kein Geld haben, dann verkaufe das Pferd. Es ist dort bald Jahrmarkt, da gibt man dir sofort 400 Rubel dafür. Um nach Moskau zu kommen, brauchst du 40 Rubel, von dort aus nach Petersburg 75. Es bleibt dir noch genug. Dann tu, was du willst. Du hast mit mir gearbeitet. Du weißt folglich, dass ich ein kleines Kapital besitze. Rechne aber vor meinem Tode nicht darauf, und ich werde wohl noch 20 Jahre leben, wenn mir nicht zufällig ein Stein auf den Kopf fällt. Das Lämpchen brennt noch hell, und es ist viel Öl darin. Du hast eine gute Bildung genossen. Dir steht alles offen. Du kannst dem Staate dienen, Kaufmann werden oder sogar dichten. Ich weiß nicht, was du dir wählst und wozu du die meiste Lust fühlst. Ich werde sehen, ob ich das alles nicht auf einmal tun kann, sagte André. Der Vater lachte so laut er konnte und begann den Sohn so auf die Schulter zu schlagen, dass selbst ein Pferd es nicht ausgehalten hätte. André machte sich aber nichts daraus. Nun, und wenn du selbst nicht fertig wirst, wenn du dir deinen Weg nicht gleich finden kannst, einen guten Rat brauchst und jemand fragen willst, dann geh zu Reinhold hin, er wird dir helfen. Oh, fügte er hinzu, indem er die Finger in die Höhe hob und mit dem Kopf wackelte. Das ist... Er wollte loben und fand keinen Ausdruck. Wir sind zusammen aus Sachsen gekommen. Er hat ein vierstöckiges Haus. Ich werde dir die Adresse nennen. Das ist nicht nötig, nenne sie mir nicht, unterbrach ihn André. Ich gehe dann zu ihm hin, wenn ich selbst ein vierstöckiges Haus besitze. Und jetzt werde ich auch ohne ihn auskommen. Ein erneutes Klopfen auf die Schulter. André sprang aufs Pferd. Am Sattel hingen zwei Taschen, in der einen lag der Gummimantel und waren schwere, mit Nägeln beschlagene Stiefel und ein paar Hemden aus Werchlower Leinwand zu sehen. Lauter Sachen, die er auf Wunsch des Vaters hingekauft und mitgenommen hatte. In der zweiten Tasche lag ein eleganter Frack aus feinem Tuch, ein haariger Überzieher, ein Dutzend feiner Hemden und Schuhe, die er zur Erinnerung an die Ratschläge der Mutter in Moskau bestellt hatte. »Nun«, sagte der Vater. »Nun«, sagte der Sohn. »Hast du alles?«, fragte der Vater. »Alles«, antwortete der Sohn. Sie blickten einander schweigend an, als wollten sie sich gegenseitig mit den Augen durchdringen. Unterdessen hatte sich ein Häufchen neugieriger Nachbarn angesammelt, die mit offenem Munde zusahen, wie der Verwalter seinen Sohn in die Fremde fortschickte. Vater und Sohn drückten einander die Hand. André ritt in schnellem Schritte fort. »Wie der junge Hund ist, er hat keine einzige Träne vergossen«, sagten die Nachbarn. »Da sitzen zwei Krähen auf dem Zaun und krächzen, so viel sie können. Sie bringen ihm Unglück, wart nur.« »Was können ihm die Krähen anhaben? Er treibt sich in der Johannisnacht allein im Walde herum. Ihnen macht das alles nichts, Brüder.« »Bei einem Russen würde das nicht so gut ablaufen.« »Und der alte Heide macht's auch gut«, bemerkte eine Mutter. »Er hat ihn wie eine junge Katz auf die Straße hinausgeworfen, hat ihn nicht umarmt und hat nicht geweint.« »Halt, halt, André«, schrie der Alte. André hielt das Pferd auf. »Ah, das Herz hat wohl gesprochen«, sagte man beifällig in der Menge. »Nun«, fragte André, »der Sattelgurt ist zu lose, du musst ihn fester zusammenziehen.« »Ich werde ihn in Ordnung bringen, wenn ich nach Schamkschewka komme. Ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Ich muss, bevor es dunkel wird, ankommen.« »Nun«, sagte der Vater, die Hand schwenkend. »Nun«, wiederholte der Sohn, mit dem Kopf nickend, neigte sich nach vorne und gab dem Pferde die Sporen. »Ach, die Hunde, das sind wahre Hunde. Wie Fremde«, sagten die Nachbarn. Plötzlich ertönte in der Menge ein lautes Weinen. Irgendeine Frau hatte nicht länger an sich halten können. »Ach du, mein Väterchen«, jammerte sie, sich mit einem Zipfel ihres Kopftuches die Augen wischend. »Du arme Waise, du hast keine Mutter, es ist niemand da, der dich segnet. Lass mich, ich werde dich bekreuzigen, du, mein Lieber.« André ritt an sie heran, sprang vom Pferde herab, umarmte die Alte, wollte dann weiterreiten und weinte plötzlich auf, während sie ihn bekreuzigte und küsste. Er glaubte in diesen herzlichen Worten die Stimme der Mutter zu hören, und ihr zartes Bild erstand auf einen Augenblick vor ihm. Er umarmte noch einmal fest die Frau, wischte sich schnell die Tränen ab und sprang aufs Pferd. Er schlug es auf die Seiten und verschwand in einer Staubwolke. Ihm stürzten verzweifelt drei Hofhunde von zwei verschiedenen Richtungen nach und bellten lange. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im Januar 2025.